Lorenz Krach. Thank you. Sonic Turntable Days 2004 Festival Radio. Die ganze Welt dreht sich um dich. Ihr hört Sputnik, Back to the Music. Hier ist euer Sputnik Turntable Days Festival Radio. Ich bin Jörg, guten Morgen, Freunde. Samstagvormittag, blauer Himmel, Sonnenschein. Ja, der Kopf ist vielleicht noch ein bisschen schwer, aber völlig egal. Es war eine grandiose Opening Night der Sputnik Turntable Days 2004. Wahnsinn hier. Ja, die Mucke ist geil und Party wie Sau. Ja, Party, Party, Party, Party. Ja, die Mucke, das Feeling, sind alle relaxed. Geile Stimmung. Einfach der Hammer. Das ist einfach mal der Burner, wie die Stimmung hier ist. Wir haben bis 8 Uhr gnadenlos durchgefeiert, bis zum Umfallen oder auch zum völligen Verlust der eigenen Persönlichkeit. Hallo, wir sind Mario. Und Nicole. Andersrum. Nee, dann völlig egal wie rum. Vor uns liegt ein sonniger, super entspannter, chilliger Samstag. Natürlich weiter mit euren Partybeats in eurem Sputnik Turntable Days Festival Radio. Also relaxes Aufwachen, ihr Lieben. Und jetzt weiter im Takt mit Lorenz Krach. Sputnik Turntable Days 2004 Festival Radio. Thank you. Festival Radio. Lorenz Krach. Live im gläsernen Sputnik-Studio. Thank you. Thank you. Vibromatic. Vibromatic. Yeah. Vibromatic. Vibromatic.

take the world in your hands. Be free. Love me. Be free. Love me. Be free.

We'll be right back. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Sweetie.